Ein Sprecher des DVJK-Außenministeriums verurteilte in einer Erklärung die USA und ihre Anhänger, die im UNO-Sicherheitsrat eine öffentliche Mitteilung veröffentlichten, in der die Maßnahmen der DVJK zur Verstärkung der auf die Selbstverteidigung gerichteten nuklearen Abschreckungskraft einschließlich des Unterwassertestschießens der ballistischen Rakete vom strategischen U-Boot kritisiert wurden und dadurch wiederum eine schwere feindliche Handlung begingen. Am 28. und 29. August brachten die ausländischen Medien wie Zeitungen, Nachrichtenagenturen, Radio- und Fernsehsender, Internetzeitungen, Nachrichtenagenturen, Zeitschriften und Homepages von Russland, Indien, Iran, Syrien, Nepal, Ägypten, Algerien, Mauretanien, Polen, Brasilien und Japan unter verschiedenen Themen wie Korea behauptet warnend, dass es die USA in Schutt und Asche legen kann. Die Erklärung des Sprechers des Außenministeriums der TVIAK in vollem Wortlaut oder in Auszügen.